Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We finished 1 Peter chapter 2. Wir haben 1. Petrus Kapitel 2 beendet. So technically we should go into 1 Peter chapter 3. Eigentlich sollten wir jetzt mit 1. Petrus Kapitel 3 beginnen. The only thing is, es ist nur so, that the Passion puts this title to the first part of chapter 3. Dass die Passion den ersten Teil von Kapitel 3 folgendermaßen betitelt. The marriage relationship. Die Ehebeziehung. When I read that, I thought, maybe we should skip that. Als ich das las, dachte ich, vielleicht sollten wir das überspringen. You know, maybe we should just skip to the title from verse 8 on, love one another. Vielleicht sollten wir einfach zu dem Titel von Vers 8 übergehen, liebet einander. But then again, Peter was married. Aber Petrus selbst war verheiratet. You know, he had a mother-in-law, so he must have been married. Er hatte eine Schwiegermutter, also muss er verheiratet gewesen sein. So let's see what he has to say. Schauen wir also, was er zu sagen hat. Chapter 3, verse 1. Kapitel 3, Vers 1. And now let me speak to the wives. Und nun lass mich zu den Ehefrauen sprechen. Listen to me. Hör mir zu. Peter is now talking to the wives. Petrus spricht jetzt zu den Ehefrauen. He's not talking to the husbands to talk to the wives. Er spricht nicht zu den Ehemännern, um zu den Frauen zu sprechen. There are certain things written in the Bible that are not for you. Did you know that? Es gibt bestimmte Dinge in der Bibel, die nicht für dich bestimmt sind. Hast du das gewusst? Ah, Reinhard, the Bible is the word of God. Everything is for me. Ach, Reinhard, die Bibel ist das Wort Gottes. Alles ist für mich. No. Nein. There are certain things that are not written for you. Es gibt bestimmte Dinge, die nicht für dich geschrieben wurden. How do we know? Woher wissen wir das? Well, there are things that are written to the husbands, so if you're not a husband, they are not for you. Nun, es gibt Dinge, die für die Ehemänner geschrieben wurden. Wenn du also kein Ehemann bist, sind sie nicht für dich bestimmt. There are things that are written for the wife, so if you're not a wife, they're not for you. Es gibt Dinge, die für die Ehefrauen geschrieben wurden. Wenn du also keine Ehefrau bist, sind sie nicht für dich bestimmt. Isn't it strange that we like to take these parts and then we like to quote them to the wives? Ist es nicht eigenartig, dass wir diese Stellen gerne hernehmen und sie dann den Ehefrauen zitieren? I don't. Ich mach das nicht. I learned it early in my marriage. Ich habe schon früh in meiner Ehe gelernt, that's the wrong thing to do. Dass das das Falsche ist. So, if you're a husband, wenn du ein Ehemann bist, you can turn this devotional off right now and come back tomorrow. Kannst du diese Andacht gleich wieder ausschalten und morgen wiederkommen. Or come in a few days, depends how long it takes us. Oder besser in ein paar Tagen, je nachdem, wie lange wir brauchen. But if you like to listen to the devotionals, you can stay here. Aber wenn du dir die Andachten anhören möchtest, kannst du auch hier bleiben. You cannot use this though and tell your wife what she has to do. Du kannst dies jedoch nicht benutzen, um deiner Frau zu sagen, was sie zu tun hat. It's not up to you. Das ist nicht deine Sache. She can read it herself and then she can figure out if she wants to obey or not. Sie kann es selbst lesen und herausfinden, ob sie gehorchen will oder nicht. Now, let's tackle this. Lass uns das jetzt in Angriff nehmen. And now let me speak to the wives. Be devoted to your own husbands. Und nun lass mich zu den Ehefrauen sprechen. Seid euren Männern treu ergeben. Isn't it strange that we're supposed to say that to a wife? Ist es nicht seltsam, dass wir das einer Ehefrau sagen sollen? I mean, shouldn't it be natural for a wife to be devoted to her husband? Sollte es für eine Ehefrau nicht selbstverständlich sein, ihrem Mann treu ergeben zu sein? Isn't it interesting that almost 2000 years ago they had the same problems that we have today? Ist es nicht interessant, dass sie vor fast 2000 Jahren die gleichen Probleme hatten wie wir heute? Like Solomon said, there's nothing new under the sun. Salomon schon sagte, es gibt nichts Neues unter der Sonne. It's not new. They obviously needed information how to live properly as a wife. Da ist nichts Neues. Sie brauchten offensichtlich Informationen darüber, wie sie als Ehefrau richtig leben sollten. I tell you, I have seen many wives, they're not devoted to their own husbands. Ich habe schon viele Frauen gesehen, die ihren eigenen Männern nicht treu ergeben waren. They're devoted to their own dreams. Sie waren ihren eigenen Träumen ergeben. To their own visions. Ihren eigenen Visionen. To their ministries. Ihren Diensten. My dear friend. Mein lieber Freund. We need to understand that marriage needs to be lived according to the Bible. Wir müssen verstehen, dass die Ehe nach der Bibel gelebt werden muss. So, if you're a wife, devote yourself to your husband. Wenn du eine Ehefrau bist, widme dich deinem Ehemann. But do you know what the interesting thing is? Weißt du, was das Interessante daran ist? That Peter is not saying, hey wives, be devoted to your own wonderful, loving, caring, kind husbands. Petrus sagt nicht, hey, ihr Frauen, seid euren eigenen wunderbaren, liebevollen, fürsorglichen, freundlichen Ehemännern treu ergeben. He doesn't say that. Das sagt Petrus nicht. Look, he said, so that even if some of them do not obey the word. Er sagt, so dass, selbst wenn einige von ihnen dem Wort nicht gehorchen, that your kind conduct may win them over without you saying a thing. Euer freundliches Verhalten sie überzeugen kann, ohne dass ihr ein Wort sagt. I have taught this to so many wives who did not have a saved husband. Ich habe das so vielen Ehefrauen gelehrt, die keinen erretteten Ehemann hatten. And you know where wives took this to heart and obeyed the word of God? Wo sich die Frauen das zu Herzen genommen haben und dem Wort Gottes gehorchten, I actually saw many conversions. Habe ich wirklich viele Bekehrungen gesehen. Isn't it interesting that Peter says that if the husband does not obey the Bible? Ist es nicht interessant, Petrus sagt, wenn der Ehemann der Bibel nicht gehorcht? If he's not a Christian. Wenn er kein Christ ist. In other words saying, don't preach to him. Anders ausgedrückt sagt er, predige ihm nicht. Live it. Lebe es. And I have taught the wives who didn't have Christian husbands of the churches that we planted. Ich habe in den Gemeinden, die wir gegründet haben, die Ehefrauen gelehrt, also die Ehefrauen, die keine gläubigen Ehemänner hatten, to stop opening their mouth and preaching to the husbands. Nicht mehr den Mund aufzumachen, um den Männern zu predigen. But live in an incredible devotion to the husbands so that they might get saved. Sondern in einer besonderen Hingabe zu ihren Männern zu leben, damit sie gerettet werden. And we have seen so many beautiful changed husbands. Wir haben so viele wunderbar veränderte Ehemänner gesehen. Look, your kind contact will win them over without saying a thing. Dein freundliches Verhalten wird sie überzeugen, ohne etwas sagen zu müssen. I'm telling you, I have seen many husbands pushed away from God and the church. Ich habe viele Ehemänner gesehen, die von Gott und der Gemeinde weggestoßen wurden. Because the wife constantly preached to the husband. Weil die Frau dem Mann ständig predigte. Instead of showing a devotion to him and a kind contact, but not using words. Anstatt ihm ihre Hingabe zu zeigen und einen freundlichen Umgang zu pflegen, ohne Worte zu benutzen. And by the way, I didn't write that. Übrigens habe nicht ich das geschrieben. Peter wrote that, inspired by the Holy Spirit. Petrus hat es geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. So tomorrow we'll continue. Morgen werden wir fortfahren.